Warum bin ich so sicher, dass die Politik es den Besten wegnimmt und den Zweitbesten oder Drittbesten gibt? Ganz einfach. Die Politik nimmt es, indem sie Einkommen und Gewinne besteuert. Je höher die sind, desto mehr greift die Politik zu. Einkommen und Gewinn sind aber der Maßstab des wirtschaftlichen Erfolgs in der Vergangenheit. Die Besten zahlen daher mehr als die nicht so guten. Und die Besten sind nicht die, denen es die Politik beim Fördern dann zurückgibt. Das wäre ja auch noch schöner. Denn wenn ein Politiker das behauptet, dann stellt sich doch die Frage, warum er das Geld nicht gleich dort lässt. Nein, er will es dahin steuern, wo es ihm genehm ist, wo seine Freunde und Freundesfreunde, seine Amigos und seine Freunde als Wirtschaft sitzen, die sich dann bei Zeiten mit Parteispenden bei ihm dankbar zeigen können. Fazit: Die ganze Förderorgie ist ein korruptes Schema. Technologie wird von Privaten entwickelt, jedenfalls die, die uns voranbringt. Und der Staat würde sie am besten fördern, indem er seine inkompetenten und gierigen Griffel aus ihr heraushält. Legende Nummer 15. Alle Werte sind das Ergebnis von Arbeit. Der Kapitalist beraubt den Arbeiter um diesen Mehrwert. Zu den größten Irrtümern des Marxismus gehört die von seinem Namensgeber entwickelte Mehrwerttheorie. Sie postuliert, dass alle Werte quasi geronnene Arbeit sind. Umso mehr Arbeit in eine Sache hineinfließt, desto mehr müsse sie wert sein. Das ist aus vielen Gründen grober Unfug, von denen hier nur die wichtigsten genannt werden sollen. Zunächst erscheint es intuitiv einleuchtend, dass eine Sache, die viel Arbeit für ihre Herstellung erfordert, teurer ist als eine Sache, in die wenig Arbeit geflossen ist. Aber wie so oft in der ökonomischen Wissenschaft ersetzt nicht die erste Intuition die saubere Analyse. Denn in Wahrheit gilt, eine Sache ist so viel wert, wie Menschen ihr beizumessen bereit sind. Der Arbeitsaufwand, der hineingeflossen ist, kann dieses Urteil beeinflussen oder auch die Knappheit einer Sache. Aber am Ende entscheidet nicht der Produzent, also der Verkäufer, was eine Sache auf dem Markt des freiwilligen Tausches wert ist, sondern der Käufer. Der Konsument der Sache. Wenn Sie zum Beispiel auf einem Planeten leben, auf dem Pferde ausgestorben sind, dann wird ein Reitsattel auch dann wertlos sein, wenn 10.000 Arbeitsstunden in seine Produktion geflossen sind. Der Grund ist einfach. Niemand wird ihn brauchen, haben wollen oder als nützlich ansehen. Ist die Nachfrage nach einer Sache hoch, so kann der Arbeitsaufwand für ihre Herstellung insofern eine Rolle spielen, als hoher Aufwand dazu führt, dass eine Sache knapper wird. Sie kann nicht in beliebiger Menge produziert werden. Es ist also die Knappheit, die den Preis treibt, und zwar die relative Knappheit des Angebots zur Nachfrage. Der hohe Preis der Knappheit wiederum erzeugt ein Informationssignal an die schon vorhandenen und potenziellen Hersteller einer Sache, sodass es sich darüber nachzudenken lohnt, wie man durch Prozessoptimierung und technischen Fortschritt die Arbeitsproduktivität erhöht und so mehr von dem lebhaft nachgefragten Produkt mit weniger Arbeitsstunden herstellen kann. Im Sozialismus mit seinem Glauben an die Arbeitsmehrwertlehre wird aber niemand da sein, der das Preissignal versteht, denn der Preis wird von den Administratoren der Planwirtschaft auf Grundlage ihrer Zählung der Arbeitsstunden festgelegt. Und das war es. Kein Unternehmer tritt auf den Plan, der sich einen Gewinn davon verspricht, dass er die Produktion mit der gleichen Zahl von Arbeitern verdoppelt oder verdreifacht. Die Knappheit bleibt bestehen. Die Signal- und Informationsfunktion des Preises findet nicht statt. Ich bin sicher, die Sozialisten würden dieses Versagen ihrer Planwirtschaft auch gerne als Marktversagen brandmarken.